1 Live. 4. Dir und euch einen wunderschönen guten Abend hier zu 1 Live 4 mit mir, Klaus 4. Ich möchte diesen weitgehend, ja hoffentlich wohl doch, ganz hübschen, sonnigen Tag, Ladies and Gentlemen, in den kommenden insgesamt 3 Stunden beenden. Unter anderem mit Musik von Scanner Dominik Eulberg, mit Musik des Niederländers Martin und ein paar Klänge bleiben mit Sicherheit auch übrig, um den kommenden Tag, den Montag, dann hier festlich und feierlich starten zu können. Es geht los mit Renny Pilgrim, Can't Stop This im Gemstone Remix. Can't stop this feeling, feeling all so good. Stick your foot out, bump the beat, just bump the beat, just move it like you should. Just move it like you should. 1Live4, von diesem Act, den wir hier im Hintergrund hören, habe ich vor vielen, vielen Jahren, ich will gar nicht ausschließen, dass die Welt damals noch eine Scheibe war, mal das letzte mir geläufige Album wirklich rauf und runter gespielt. Großartiges britisches New Breaks Album von Evil Nine mit zahlreichen Super-Rap-Kollaborationen. Das hier ist ein neuer Track von Evil Nine, der heißt Icicles. Der nächste Track ist Overvoiced, aber darauf können wir keine Rücksicht nehmen. Hier ist Musik von Martin Dykas. You are listening to the AMA Tectonic Plates Volume 2 Compilation, due for release in May 2009. We'll be right back. than us, I was 15 plus one. My manner, when we push the cruiser out, Toyota, color is silver, I make the ghost track full of comfortable. This style of chat is called the chopper chopper. If you use it, you better chat to me proper. Just like a little bit dip on the step of dirt, dip on the color name, brand on the sweater. You wonder how I come check this one. The real chopper originates styles that's better. Director coming sharper, make the roller come fling down this one. This style of chat is called the chopper chopper. If you use it, you better chat to me proper. Listen to the sound of thumping heavier. A girl when bumper, a tree looking so hotter. Director, come in sharper, come make the roller, come fling down this one. This style of chat is called the chopper chopper. If you use it, you better chat to me proper. Listen to the sound of thumping heavier. Chat is called the chopper chopper. If you use it, you better chat to me proper. Live 4, The Roots of LB, Louis Beadle, der Gottvater der zeitgenössischen Bassmusik, seine alten bassfixierten Garage-Tracks jetzt wieder entdeckt, neu zusammengetragen von Martin Clark aus London. The Roots of LB, sowohl als CD wie auch als Vinyl. Dieser Titel hier, CD Only Cruiser von LB. Nächste Woche ein neues, das Debütalbum von Martin Dijkers aus den Niederlanden. Zusätzlich gibt es im Mai, das war eben vielleicht durchzuhören, eine Bass-Compilation vom Bristol-Label Tectonic, das dem guten Pinch gehört. Und auch auf dieser Tectonic Plates Volume 2 ein neuer Track von Martin Jett gerade gespielt.

Wir sind hier bei 1 Live 4, Ladies and Gentlemen, hier im Hintergrund. Das ist ein Duo, das Tracks macht, seit ich hier am späten Sonntagabend das Vergnügen habe zu sitzen. Gewissermaßen sind die zwei so etwas wie ein knallharter, echter roter Faden durch all die Jahre. Mit ihren verspielt atmosphärischen Tracks, ihr merkt schon, von diesem hier kann ich eigentlich nicht sprechen. So heavy habe ich sie selten gehört. Soeben erschien Blue Martin mit dem Titel Close. Davor ein einmal mehr wieder sehr eigengebauter Titel vom Code 9 Label Hyperdub, die Nummer 19 sieht LD mit einem runtergestrippten Funky House Track, der sogar so ein bisschen ganz leicht ins Bossa Nova-artige geht, aber sehr eigen gemacht. Traumatic Times, soeben erschienen von LD. Während ich das sage, kommt hier bzw. wird kommen Greg Pecker. 1 Live 4 erlaubt einen ganz kurzen Zwischenstand. Wir haben eben aus Neuseeland Greg Packer gehört mit einem Titel, den er da untergebracht und veröffentlicht hat, wo seine Karriere im Grunde auch begann, auf dem Good Looking Label People's Music soeben erschien. Hier im Hintergrund, das sind wunderschöne euphorische Drum Breaks über eine ganze CD verteilt von verschiedenen Artists, zusammengestellt von Def Paradox, dem Meister schlechthin dieser funkigen Drum Breaks, die sich nicht selten verbünden mit wunderschönen Atmosphären, schöner Melodik, so wie das hier bei Infest, dem Artist, der Fall ist. The Day in Pictures heißt der Titel aus dieser Compilation The Age of Outsiders Volume 2, Titel der Compilation selber. Ich hoffe, ich bleibe im Flow, auch wenn ich jetzt auf gerade Beats gehe, nämlich die von Ada zusammen mit dem Sänger Rez O'Hara, Love Stoned. Flow ist ein gutes Stichwort. Eigentlich müsste hier heute alles durcheinander gehen, ein Gestottere, eine Pleite, Pech und Pannengeschichte, denn irgendwie bin ich noch völlig im Schwindel und im Rausch, um das hier mal ganz kurz loszuwerden. Ich wollte eigentlich nie hier über Fußball der vierten Liga referieren, will das auch nur in Kürze tun. Aber heute ein Meisterschaftsspiel zwischen den ruhmreichen Vereinen Rot-Weiß Essen und Preußen Münster. 0-4, Ladies and Gentlemen. Das habe ich in meinem kleinen Leben noch nicht erlebt. So, hier kommt Ada, Love Stoned, zusammen mit Rez O'Hara. Trust and rely. Ganz kurz, hier hat sich kein Störsender eingebaut. Wir hören noch ein paar ganz wenige Takte aus dem neuen Album von Prefuse 73, Everything She Touched Turned Impaxian. Dann gibt's die Infos, dann geht's hier weiter. Ich habe mir für die folgende Zeit, die kann ruhig länger dauern, vorgenommen, hier immer mal zu pendeln zwischen eher atmosphärischen Tracks und solchen, die sehr verquere, groovige Richtungen einschlagen, mit vielen Haken und dabei eine sehr eigenartige Magie entwickeln, auch wenn sie zum Teil überlang sind. Ich denke dabei unter anderem an Tracks von Henrik Weber alias Panther du Prince oder auch im weiteren Verlauf Dominik Eulberg, der ein für mich absolut überraschendes neues Vinyl gemacht hat namens Sensorica, das ich auch spielen möchte, aber das wird noch ein bisschen dauern. Es geht los mit John McLean alias The Huan McLean und Musik aus seinem discoiden neuen Album The Future Will Come, auf dem Gott sei Dank hier und da, ich hoffe, ich habe den richtigen Track erwischt, auch noch die guten alten Kuhglocken zum Zug kommen. Hier ist The Huan McLean. Thank you.

Ganz kurz mal zwischendurch. Wir sind hier heute Abend wie üblich am späten Sonntag bei 1Live 4. Ich lasse einige Tracks hier in zugegebenermaßen teilweiser Überlänge einfach mal laufen, in der Hoffnung, dass sie ihre Magie dadurch auch richtig entfalten können, und würde vorschlagen, dass ich nach diesem Track dann vielleicht in etwas gebotenerer Ausführlichkeit ganz kurz die Tracks im Einzelnen kommentiere, die in der Reihenfolge von Tosca, Panther du Prince, Torn Gat, Dominik Eulberg und hier im Hintergrund eine in diesen Tagen häufig besprochene und gelobte Band aus Portland, Oregon, Au oder möglicherweise auch O, kommt die Musik. Bis gleich. Wunderschön. Machen wir hier mal einen kleinen Break, nachdem wir eine Musik gehört haben, mit der sich neutönerisch, wie sie daherkam, in den letzten 2-3 Jahren sehr häufig der New Yorker Stadtteil Brooklyn verband. Aber diese vielköpfige Band hier kommt aus Portland, Oregon, seinerseits, ihrerseits ja ein Ort mit einer unglaublich illustren und vitalen Bandlandschaft. AU geschrieben, bleiben wir jetzt einfach mal bei dieser deutsch klingenden, aber dadurch auch verständlichen Aussprache. AU haben jetzt das Album Verbs veröffentlicht, Psychedelic Folk, sehr eigener Machart, bei dem nicht selten, wie hier gerade gehört, so Titel am Anfang eher so meditativ ausgebrütet werden. Man weiß nicht, was dann kommt, und das Ei, das am Ende zum Vorschein kommt, kann, wie in diesem Fall, durchaus so ein hübsches afro-karibisch geratenes Instrument dann auch mal sein. Manchmal hängen die Tracks so am seidenen Faden, dann sehr euphorisch, in Klammern gar nicht so weit entfernt hier und da, zum Beispiel von Bands wie auch Arcade Fire. Verbs heißt das Album von AU, das ich auch hiermit absolut empfehlen möchte, wie andere Kolleginnen und Kollegen das an anderer Stelle auch schon getan haben. Davor habe ich Dominik Eulberg gespielt mit seiner neuen Maxi, die heißt Sensorica und feature 2 wirklich ganz fantastische Songs. Sansula oder Der letzte Grund ist ein Track, den ich gespielt habe, auf dem Dominik sich alle Zeit der Welt lässt und sich, zumindest ist das mein Verdacht, so ein bisschen einlässt auf die sehr repetitive Musik, die sogenannte Gamelan-Musik von der Bali-Insel, die dort so etwas ist wie Hochzeitsfeierlichkeitsmusik, durchaus aber auch hintergründig gespielt wird, die sich eben auszeichnet durch viele perkussiv klingende Instrumente wie Gong, metallophonartige Instrumente, Glocken auch, und die meines Wissens, diese balinesische Musik in ihrer Wiederholbarkeit der Motive, die sogenannten, die erste Schule, wenn man so will, der Minimal-Musiker stark beeinflusst hat, Terry Riley, Steve Reich und solche Leute. Dominik Eulberg. Davor haben wir eine kanadische Band gehört, deren Ambient-Musik, ich habe zuletzt schon gesagt, sich teilweise sehr heavy und schwer entlädt, teilweise aber auch in solchen echten Klangwolken daherkommt, wie das eben zu hören war, Torngat, eine kanadische Dreierband, Le Petit Nicole, das Album. Und davor habe ich Henrik Weber einfach mal driften lassen mit einem Titel namens Behind the Stars und hinter den Sternen. Da kann man wirklich in alle Richtungen schwenken. Panther du Prince war das mit einer neuen 12-Inch und eben jenem Titeltrack Behind the Stars. Jetzt hätte ich das fast unter den Tisch fallen lassen, nämlich auch die Tosca-Nummer, die davor lief, mit diesen unterschwelligen, leicht dubbigen Grooves, großartig. Tosca aus Wien mit einem neuen Album, das ich über die ersten 2-3 Titel sehr unspektakulär fand und mich fragte, na, wann passiert denn was, wann geht denn da mal richtig was nach vorne? Aber so richtig wollte da nichts passieren, aber diese Musik auf dem No Hassle-Album, das jetzt vor wenigen Tagen erschienen ist, hat mich dann gepackt, einfach weil sie so raffiniert ist, so von hinten durch die Brust ins Auge. Peter Kruder und Richard Dorfmeister, Huber heißt da, nicht Kruder. Huber und Dorfmeister sind Tosca, No Hassle, das Album Oysters in May war der Titel, den ich gespielt habe. Hier kommt von dem amerikanischen Mexikaner Joe Corrales eine Nummer, er nennt sich Yippa. Ich wollte an dieser Stelle noch einen überragenden Dubstep-Track spielen von dem Duo Clouds. Das mache ich gleich nach den Infos. Wir haben ja noch ein paar Minuten Zeit. Die Nummer ist auch nicht schlecht. Direkt was für den sogenannten großen Floor von Armin Preit aus Chemnitz. The Edge of Lorankoru. Neuer Track von ihm. Armin Preit. Bis gleich. Live. Infos mit Amelie Fröhlich um 0 Uhr. Einschnitte bei Arcandor angekündigt, deutsche Teilnahme an UNO-Konferenz abgesagt und das Wetter bringt jede Menge Sonne. Der Essener Handels- und Touristikkonzern Arcandor steckt in der Krise. Nach Angaben des Vorstandschefs Eick steht das Unternehmen vor harten Einschnitten. Eick erklärte heute dem Aufsichtsrat, wie Arcandor saniert werden soll. Zu dem Konzern gehören unter anderem Karstadt und Quelle. Aus Essen Christian Beckmann. Eick musste seine Anteilseigner und seine Belegschaftsvertreter auf ein einschneidendes Sanierungskonzept einstimmen. Zum einen muss er neues Kapital beschaffen, denn schon im Juni sind Verbindlichkeiten von 650 Millionen Euro fällig. Zum anderen müssen die Kosten runter, denn besonders die Warenhäuser und der Versandhandel kommen nicht auf die gewünschte Rendite. Eick sagte heute, er wolle versuchen, die Sanierung ohne betriebsbedingte Kündigungen hinzubekommen. Auch nach Mitteln aus dem Hilfsfonds der Bundesregierung hat sich Eick bereits erkundigt. Auch Deutschland wird morgen nicht an der UNO-Konferenz gegen Rassismus in der Schweiz teilnehmen. Das entschied Außenminister Steinmeier am späten Abend nach einem Telefonat mit mehreren EU-Amtskollegen. Zuvor hatten schon viele andere Staaten abgesagt, darunter die USA, Israel, Kanada, Italien und die Niederlande. Sie befürchten, dass einzelne Länder die Konferenz nutzen, um Israel zu attackieren. Umstritten ist unter anderem die Teilnahme von Irans Präsidenten Ahmadinejad. Rund 2000 Haushalte in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Bremen haben offenbar verschmutztes Heizöl geliefert bekommen. Nach einem Bericht des Westfalenblattes führt das verunreinigte Öl dazu, dass Pumpen und Brenner verkleben und dadurch die Heizungen lahmgelegt werden. Es soll bereits in 50 Haushalten zu Problemen gekommen sein. Das verschmutzte Öl stammt wohl aus einer Raffinerie in Lettland. Dem Bericht zufolge wird es bei den betroffenen Kunden jetzt so schnell wie möglich abgepumpt. In der Fußball-Bundesliga bleibt Hamburg weiter im Rennen um den Titel. Mit einem 2:1-Sieg zu Hause gegen Hannover verteidigte Hamburg Tabellenplatz 3. Mittelfeldspieler Piotr Trochowski schaute nach dem Spiel aber nicht auf die ersten beiden Plätze, sondern auf die Verfolger. Die Punkte waren sehr wichtig, vor allem weil Schalke und Dortmund auch die Spiele gewinnen. Und wir haben jetzt 8 Punkte mehr als die. Das ist sehr wichtig für uns, dass wir uns ein bisschen Platz verschafft haben. Und dann müssen wir gucken, dass wir nächste Woche dann wieder 3 Punkte dazu holen. Werder Bremen musste heute auswärts eine Niederlage einstecken. Das Team verlor gegen Hertha BSC mit 1:2 und bleibt weiter auf Tabellenplatz 10. In der zweiten Fußball-Bundesliga konnte sich Alemannia Aachen mit 2:0 gegen Frankfurt durchsetzen. Duisburg unterlag zu Hause gegen Koblenz mit 2:3. 1 live. Sektorwetter. Die Nacht bleibt trocken bei 3 bis 9 Grad. Morgen wieder Sonne satt. Dazu schaffen Oberhausen und Lemgo bis 19 Grad. Bergheim kommt auf höchstens 20 Grad. Am Dienstag genauso schön. Stauschau. Die Straßen sind frei im Sektor. Bin schon fertig. Stauschaubett ist ja auch nicht so schlecht. Hören wir uns das noch ein bisschen an. Eins live. Plan B mit Klaus Fiel. Seht ihr, das ist der Grund. In tiefster Nacht, Ladies and Gentlemen, kann es passieren, dass das korrekte Sounddesign hier plötzlich wie von Geisterhand bewegt verschwunden ist. Wir haben in aller Eile versucht, das zu installieren, aber das hat nur teilweise geklappt, denn das war gerade der Soundtrack zur Dienstagssendung. Aber sei es drum, die Musik steht, soweit ich das beurteilen kann, wie eben angekündigt. Ich staune über meine Konzentrationsfähigkeiten heute, obwohl ich eigentlich rauschhaft, schwindelig in die Show gegangen bin und dazu neige, Dinge anzukündigen, die ich dann unter den Tisch fallen lasse. Nein, heute passiert es. Das Duo Clouds, wunderbare Nummer, Protecting Hands Part 1 and 2. Ein, wenn man so will, psychedelisch, leicht asiatisch geratener Dubstep-Track. Sehr fein, sehr, sehr atmosphärisch, der sich im Grunde über beide Seiten des Vinyls, es ist eine Maxi, 12-Inch, zieht. Einmal mit Gesang von einer Sängerin namens Tiu, einmal instrumental. Ich will aber hier so ein bisschen die Ordnung einhalten, fange mit der A-Seite an, auf der die Sängerin Tiu meines Wissens noch nicht vorkommt, aber die B-Seite werden wir mit ganz, ganz großer Sicherheit hier in den nächsten Wochen hören können. Clouds, Protecting Hands. Thank you. We'll be right back. 1 Live 4 bei erwartbaren Durchschnittstemperaturen von über 40 Grad im Sommer traue ich dem gerade gehörten Titel zu, dass er so etwas werden könnte wie ein echter Sommerhit. Also so gelassen, wie man sich das anhören kann bei all den Schusswechseln und Samples aus schlechten Kung-Fu und noch schlechteren Agentenfilmen. Hut ab vor dieser Nummer, die heißt Damn It und markiert gewissermaßen ein Comeback, das man durchaus mit einigen Ausrufezeichen versehen kann, denn auch die Horsepower Productions sind so etwas wie eine Crew, die Bassmusik, die Dubstep-Musik zeitgenössischer Prägung mit ihrem dubbigen Garage erst möglich gemacht hat und jetzt hier gewissermaßen in An- und Abführung mit einem Comeback kommt, nämlich denn das Tempa-Label, das dazugehörige, hat ja weiter fleißig veröffentlicht und die Horsepower-Leute sind als DJs und in sonstiger Art und Weise nach wie vor aktiv, haben aber als Horsepower Productions lange nichts mehr veröffentlicht. Das ist ein neues Vinyl, aus dem ich hier gerade Musik gespielt habe. Damn It heißt der Track, den wir gerade gehört haben. Davor kam Musik aus dem neuen Chrome Star Album My Sound und davor habe ich einen sehr noisigen, sehr wuchtigen Track gespielt von einem Artist mir bisher nicht bekannt, Keto, und dieser Titel heißt bzw. hieß Gold. Hier ist ein Track aus dem kommenden Album von DJ Vadim, zuletzt schon gespielt. Wir ziehen etwas an, schönes Ska-Tempo, Hidden Treasure, und danach möchte ich einen Titel spielen, den ich ja auch schon mal gespielt habe, allerdings nur zur Hälfte, den ich wirklich ganz fantastisch finde. Auch der hat so ein unterschwelliges Ska-Reggae-Feeling, kommt aus der skandinavischen sogenannten Squeeze-Szene von Musikern, die sich so in trashig, cheesigem Elektro-Funk ergehen. Und der Titel, der dann gleich kommen wird nach DJ Vadim, ist von Daniel Savio und stammt aus seinem Album Dirty Bomb. Pulguita heißt der Titel. Also zunächst Vadim, dann Daniel Savio. Vibration going out to each and every nation, played by the King Champion, along with Sister Savio on the vocal. Thank you. Dieser Mann heißt Scott Matthew, kommt eigentlich aus Australien, lebt aber seit geraumer Zeit in New York und überraschte im letzten Jahr als Singer-Songwriter sowohl mit seinem Album als auch mit diversen Gastspielen hier in Deutschland. Der Mann mit dem Poncho. Und er legt jetzt in den nächsten Tagen sein neues Album vor mit einem überlangen Titel There is an ocean that divides and with my longing I can charge it with a voltage that's so violent to cross it could mean death. So heißt das neue Album von Scott Matthew mit sehr intimen, reduzierten Tracks, aber auch hier zum Beispiel so einem Ausreißer in Richtung Big Band Soul. Thistle heißt der Track, den ich gespielt habe. Insgesamt wunderschönes Album, sehr schön zu hören, mag ich total. Der nächste Titel kommt von dem kanadischen Duo Thunder Haste, auch die will ich hier nicht unerwähnt lassen. Ihr Booty Electrofunk kommt in der nächsten Woche auf Albumlänge. Hier ist der Titel Bubble, habe ich das richtig, Bubblegum aus dem Album von Thunder Haste. Something to say, she sold out, well, I'm getting paid. Top my head to the bottom of my toes, dip me in pearls, dip me in gold. Been too long and I've been too broke. Ski, ski, ski, from the window to the wall. Can't dance, that nigga just lean. Pat your weave and dust your sleep. Can't dance, that nigga just lean. Pat your weave and dust your sleep. Nowadays, people too deep. Fuck your beef, just move your feet. Nowadays, people too deep. Fuck your beef, just move your feet. It's okay, get drunk, get wild. Your nuts gon' miss if you change that down. It's okay, get drunk, get wild. Your nuts gon' miss if you change that down. Zwischen euch 1 Live 4, das ist wieder so ein Titel, da könnte ich stundenlang, wenn er denn so lange ginge, Hyper, Hyper, Hyper rufen. Und es wäre gar nicht mal so grundfalsch, denn wir sind hier erneut auf der neuen Hyperdub-Veröffentlichung, Singular, LD. Wir hörten Traumatic Times, hier ist die Rückseite des ganzen Woodblock, kein Deutsch schlechter. Gleich kommt der Stimmenfänger, Scanner, Robin Rimbaud. Thank you. 1Live4. Gibt es bessere Musik für so etwas wie die Geisterstunde? Wir haben gerade Musik aus dem neuen Album von Scanner gehört. Hinter Scanner steckt ein Mann aus London, Robin Rimbaud, der meines Wissens seit Anfang der 90er Jahre schon Platten macht, die allermeisten unter diesem Namen eben Scanner. Einer seiner Trademarks, berühmt geworden, ist er dadurch, dass er, ich glaube, selbst entwickelte Apparaturen hat, mit denen er gewissermaßen Stimmen, so blöde das jetzt klingt, aber man darf das wörtlich nehmen, aus der Luft fischen kann. Telefongespräche beispielsweise, Polizeifunk sowieso, das ist einer seiner leichtesten Übungen. Über diese Maschinen und über die Art der Gespräche, die er da auffischt, redet er nur ungern, denn das berührt natürlich auch datenschutzrechtliche Sachen. Ein sehr charmanter Kerl, den ich vor Jahren hier bei 1Live auch mal live zu Gast im Studio hatte, der mittlerweile auch Musiker in der Wire-Ablegeband Githead ist und der jetzt ein neues Album veröffentlicht, das ich noch nicht ganz hören konnte, aber die ersten Takte, die ersten Tracks, das ist famos. Rockets Unto the Edges of Edges, so heißt das Album von Scanner, bei dem er sich für den ersten Track des Albums, den ich direkt auch gespielt habe, Song Soleil, den New Yorker Michael Gira ins Boot geholt hat, der ehemals mit seiner 80er-Jahre-Band The Swans die wuchtigste und viele sagten auch die lauteste Musik auf diesem Kontinent gemacht hat. Wuchtig nicht im Sinne von schnell, sondern im Sinne des Gegenteils. Langsam, lavaartige Musik. Und Michael Gira steuert in der gerade gehörten Nummer dieses akustische Gitarrenlick bei, das gewissermaßen immer wieder in die Runde, in den Loop ging. Scanner. Aber das soll's noch nicht ganz gewesen sein. Ein paar Takte können wir noch hören aus dem neuen Album von King Creosote. So spricht er sich aus Schottland, Flick the Verses, so heißt das Album. Zuvor möchte ich mich bei dir und euch bedanken für deine eure Aufmerksamkeit. Alles Liebe, Gute wünschen für die anstehende Woche und ich freue mich natürlich, wenn wir uns am nächsten Sonntag wieder hören könnten. Mein Name ist Klaus Fier. Alles Liebe, Gute. Ciao. Thank you.